You're now listening to the sounds of the Double J. Perfect. I told. Up in the morning, miss you bad. Sorry I ain't call you back. Same problem my father had. All his time, all he had. And what he dreamed, all his cash. Market crash, hurt him bad. People get divorced for that. Drop some stacks, pops is good. Mama passed in Hollywood, if you ask. Lost my soul, driving fast. Lost control, off the road. Jaw was broke, remember we always broke. Remember I'm coming back. I'll be taking all the steady. I got broads in the London. To the credit cards and the scammers. Hitting the list in the drama. Legacies, family. Wait and see, look like a grandma. Going out like a Montana. Honey killers on the helmets. Legacies, family. Wait and see, family. Pockets full, Danny. Selling ball, candy. Man on the macho like Randy. The chopper go out to for granted. This nigga bullet, you bandit. Hope you killers on the stand. I just wanna be liberated. Hey! I just wanna be liberated. Take it off, Stego. I get broads in Atlanta, twisted the lean and shit, sick of credit cards and the scammers, wake take up beside off, you shit, that is all. Whole bunch of lady shit, they be asking rent, I know we clapping shit. I be pulling us up in the finest shit. I got plenty of stuff with Bugatti, but look how I try this shit. Black Assist, Phantom. Und mit einem riesigen Knall melden wir uns wieder zurück zur Double J Show, ja, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen zurück. Das gerade eben war Kanye West featuring Designer. Part 2 hieß der Track. Genau, ne? Von seinem Album Life of Pablo, ein ziemlich geiles Teil, allgemein das ganze Album. Habe ich auch in dem Special nochmal etwas auseinandergenommen. Also wenn ihr euch das geben wollt, Mensch. Eine Referenz zu unserem Special, was wir aufgenommen haben. Du darfst jetzt gehen. Genau, was haben wir heute für euch? Und zwar ein paar prägnante News. Zwar werden wir über das JMC sprechen, die Julian's Music Cypher, die hat jetzt vor kurzem ihr Ende gefunden. Dann haben wir noch so kleine Anekdoten über Trump, ich meine, muss dabei sein. Und dann stelle ich euch noch eine Rap-Crew mit einem sehr bekannten Mitglied vor. Mal ein bisschen angeteasert, ne? Unglaublich. Ja, und du teaserst jetzt mal meinen Track der Woche an. Ach, den teaser ich mal an, und zwar ist das Oleg Sash mit dem Track 64 Kammer. Du hast Mundi, geh dein Maul waschen. Makadam läuft im Benz für die Bauchtaschen. Magst du anfassen? Okay, gib mir Fuffi. Die kleine Susi will's auch, weil sie mich gerne Puff spielt. Achtung, schwere Kindheit, Bratan. An meinem Kinderwagen ging schon das Ratterfall der Fährten. Der plackert meine Tettenstick, Master. Der Shaolin in mir betritt die 64 Kammern. Mein Gesocks stieg von Weed um auf Rocks. Zu viele Filme aus der Bronx. Heute fixte in hört Rock, wer hat Bock? Dass ich mein Monsterschwanz zeige, was für Vorrappen bleibt. Spiel woanders deine Scheiße, ja so. Lass dich wie Sega, ich kann alle Kombis. Mach mir kein Larry, komm mit zwei, drei Bobbys. Gruß an mein Nachbar Ozzy, M-A-K-A-D-A-M. Für den Hof in 6-4, mein Cover kommt in Stern. Lenzballern wie Todis auf Schenkel, komm was zu essen, Nigga. Schnapp mir den Stift, baller die Zellen auf Zettel. Gutes gibt es nur im Essen, zu tief für dein Kopf. Wenn das hier nicht bombt, geh ich anders an den Song. Und zwar, was rein muss, muss rein. Geht nicht rein, mach ich Platz, leg mir frischen Asphalt. Makadam will die Eins, hey. Für dieses Intro musst du trocken sein. Nobel ist was für Leute, die nicht wissen, was Authentik heißt. Mord, Geld und Intrige, Deutschraps, Industrie. Check dieses Ziel, ha. Ich nerv dich, wenn du kackst. Hör 24 Stunden meine Lieder drin im Knast. Du hast es fast schon geschafft. All die Jahre waren hart, Essen stand Makadam. Entschuldige für die Wortwahl, Madame. Schmeiß die Kamera an, eine Welt ohne Chemtrails. 96, 20 Cent kostet Eintritt. Kindergarten, Krabbelstube, Sandkasten, Pissgesichter. Ich geh mit dir Gassi, zieh den Rock an, kleiner Stricher. Das ist nicht die feine englische Art, aber ich weiß, dass Jay kommt vor dem After Eight, Brother. Weil gutes Klang dauert, hab ich ne Platte für dich. Mit Mama auf dem Cover, wir haben unbefristet gekriegt. weil das Leben mein frisst. Geh ich heute und sage Mutter, dass es wirklich so ist. Drück die Pull-Ups, Bruder, rauch das Kuschpuff. Hauptsache du tust was, wetten, dass du umklappst. Nicht mal einen Zug schaffst, diese Line ist zu krass. Ich weiß, welcher Hut passt, schmeck es dir zu schwer. Lass, wenn du dich zupaffst mit den Jungs aus deinem Kuhkaff, rufen Dealer an, doch es kommt ein Lukas. Guck mal, Makadam ist ne andere Art von Straßenbau. Die Substanz ist die Tracklist, ganz genau. Ich kann mit Ratten reden, unterhalte mich mit Hunden. Ich spreche alle Sprachen, presse Platten für die Kunden. Jetzt geht's ab, ich hab Bock, SOS, Maus, Flows, denn jetzt schließ ich meine Augen, gib Bleifuß im CLS für Show. Meine Dosis müsste reichen bis nach Moskau. Wie Kids auf Krokodile sieht die graue U-Bahn bunt aus. Ha. Lass deine Luft raus, mach mal deine Brust runter. Laber mich nicht voll, du Spaß, zock mal nicht dein Ego-Shooter. Kranke Welt, Bruder, alles kann passieren. Bis in Tschechien am Feiern, danach Penis verlieren. Sei ihr Ball, ihr Maski, war schon nach Kuslusherev. Я в Германии живу, и не знаю, где мой дед. Надо вот купить, блядь, Лёха едет через город. Моя музыка бежит, убивая мистер Поров. Ha. Mein eigener Stand auf dem Schwarzmarkt-Bazar. Zwischen Drogenclubs und Glück liegt auch ein Stück Makadam. So geht der Bahnhof, Low Caprison, bei der Zone. Verkauf auf Heroinien, Sohn bei Amazon. Einfach so, was auch wo, doch ernst, nein. Oder doch, die Wahrheit kann sein, ja, nein. Ich weiß, in welchen Clubs du feierst. Ha! Wohin mit deinen Murmeleiern? Lass mich raten, du bist Jungfrau und hast nie gegeiert. Kack in den Topf und dreh den Gas, der drauf wacht. Renn aus der Nachbarwohnung raus, bevor der Hausbesitzer aufwacht. Heute bin ich drauf und ich scheiß in dein Haus. Ich will euch alle Hacke sehen, trag dein Heimkino raus. Hip-Hop über den Zaun und der Bulle ist ne Frau. Idee, du hast ein Schlagstock, sie ist schwanger von dem Typ im Bau. 82 Bars für die 64 Kammern. Hinter jeder Tür ein Gegner anvisieren und lass mein Dampfabbrecher schieben beim von Sagan. Mensch gegen Panzer, Pfand sammeln, fuck das, macht es locker, zieh nur Pammert. Meine dritte Platte, jetzt gibt's auf die 12. Bratanz mit Drehkick. Meine dritte Platte, jetzt gibt's auf die 12. Sag, was hältst du von Samir? Meine dritte Platte, jetzt gibt's auf die 12. Wie viel Leben hat eine Ratteplatte? Meine dritte Platte, jetzt gibt's auf die 12. Hier draußen bringt dir nicht dein Scheißkarate. Ja, das war 64 Kammern vom Punchline Monster himself, Alex Sash, Alter. Alex Sash. Hammerteil allgemein, das Album ziemlich geil. Nothing can stop me, I'm all the way up. What you need? My niggas run the game, we ain't never leave. Counting up this money, we ain't never sleep. You got V12, I got 12 V's. Got bottles, got weed, got money. I'm all the way up. Shorty, what you want? I got what you need. Shorty, what you want? I got what you need. Shorty, what you want? I got what you need. I'm all the way up. I'm all the way up. I'm all the way up. Bentley coupes and Rolexes. Kicked the bitch out the room and gave her no breakfast. Had to stash the jewels, these bitches so reckless. Keep my hoes on cruise, I'm talking naughty uptown. Showing off for new things. Couldn't take it all, so I gave her chain. She called me top shot, yeah, I keep a few tings. Champion sound, yeah, I got a few rings. And I'm all the way up. And you can stay up. And if you ask anybody where I live, they point to the hills and say, go all the way up. Go all the way up. I'm all the way up. I'm all the way up. Nothing can stop me. I'm all the way up. Just left the big house to a bigger house. Ain't have a girlfriend, but the bitch is out. Chanel croc bag, shit ain't even out. With the gold chains, Himalayan broken cocaine lit it up. I hit him up, I'm talking color money. Purple yin and blue germ, I got brown lira. I ain't talking about Ross, bitch. I'm that nigga on Viagra dick. That means I'm all the way up. And you can stay up. P.O. say I can't get high, hop in the helicopter, Uber said. Go all the way up. Go all the way up. I'm all the way up. Hold up! What you need? Yo, come on, stop the music! Stop the music! They don't want us to win. They want to finish us. They want us broke. They want us miserable. They don't want us to be blessed up. They don't want us all the way up. So what we gonna do is be all the way up. Nothing can stop me. I'm all the way up. Shorty, what you want? Shorty, what you need? My niggas run the game. We ain't never leave. Never leave. Counting counting up this money, we ain't never sleep. Never sleep. You got V12, I got 12 V's. Got bottles, got weed, got molly. I'm all the way. Shorty, up. What you want? I got what you need. Shorty, what you want? I got what you need. Shorty, what you want? I got what you need. I'm all the way up. I'm all the way up, nothing can stop me, I'm all the way up, all the way up. Ja, das war gerade eben mein Track der Woche und zwar war das All the Way Up von Fat Joe, Joe. Featuring French Montana und Infrared. Infrared? Weißt du, was Infrared. Auch Infrared sind? Das war die Sneaker von Abo-Red, die sind auch in Infrared. Ach komm. Das ist mir so eingefallen, ist wirklich so. Da hat wer Ahnung im Rap-Game. Ach, definitiv. Nicht. In alle Richtungen auf jeden Fall. Genau. Kommen wir zum News-Teil der heutigen Sendung. Und zwar hat STK vor kurzem sein neues Album eröffnet. Heißt auf entspannt, das ist der Ziehsohn von Sido, sag ich mal so. Ist ein ziemlich entspanntes Teil, kann man sich gut geben. Genau. Vor ungefähr einer Woche oder so, oder anderthalb. Ja, auf jeden Fall. Anderthalb. Es war kurz nachdem wir die letzte Folge aufgenommen haben, hat Julian die letzten... ja, am Freitag letzte Woche. Genau, die letzten Videos der des JMC hochgeladen. Feine. Das ist quasi ein, was ist die Julian's Music Cypher? Das ist ein Rap-Battle-Turnier. Deutsch-Rap-Battle. Ja, gut, Rap-Battle ist es ja nicht im Prinzip. Ja, es ist ja eigentlich nur ein Rap-Turnier. Es war sogar nicht nur Deutsch, waren sogar am Anfang noch mehrere Kandidaten, auch englischsprachige dabei. Genau. Kommen wir mal zu den Finalisten. Und zwar waren das einmal Gary Washington und Johnny Dixon, genau. Ja. Die hatten einige Feature-Gäste. Gary Washington hatte Green in seiner Runde, der hat die Hook gesungen. Und jetzt kommen wir mal zu der Feature-Anzahl von Johnny Dixon. Der hatte Patrick Bang. Na, den habe ich mir gar nicht wirklich angehört. Wir hatten noch Sansa. San Diego. Ja, ne? Sansa hatte der. Wen hatte der noch? Also die komplette Bikini-Bottom-Mafia. Das war, ja... Also ich war nicht so begeistert von den Runden, besonders von der von Johnny Dixon. Die von Gary war wie gewohnt gut, aber längst nicht so gut wie die vorigen Runden, fand muss ich auch sagen. Also da war ich auch ein bisschen enttäuscht, vor allem so Outer Space, das war schon ein Brett. Auf jeden Fall und vor allem, man sieht es halt, ne? Der Track von Johnny Dixon hat 1,2 Millionen Klicks, aber allerdings nur, glaube ich, 38.000 Likes und der von Gary hat einfach 60.000 oder so. Also ich denke, der wird das Ding machen, obwohl... durch den Kollegen des SpongeBob einen ziemlich fetten Hype abbekommen hat und den natürlich Johnny Dixon mitgenommen hat. Also fand ich ziemlich geil, dass es da nicht so ein ganz eindeutiges Ergebnis gegeben hatte. Wir begeben uns auf eine grüne Wiese mit Marvin Game und Dylan Cooper und ich übergebe dir das Mikrofon. Oh, ist das nett. Ich nehme es mal in die Hand. Ja, und zwar wollte Yannick euch eigentlich einen Einspieler aus der Hotbox von Marvin Game ankündigen, deswegen werde ich es jetzt mal machen. Er hat sich gerade weggeschmissen. Viel Spaß damit, Leute. Marvin haut einen sehr geilen Freestyle raus. Und Dylan Cooper auch. Dylan Cooper auch, ja, muss man sagen. Und sie sind todesheil in dem Video. Also wenn ihr gewohnte Kiffer-Atmosphäre. Absolut Hammer, wirklich. Passt übrigens auch zu unserem, oder also eher zu deinem Track der Woche von Oleg Sash, weil die hatten auch schon mal eine Hotbox auf dem Splash zusammen. Oh ja. Und da gab es auch extrem gute Freestyles. Jo. Also hört mal rein. So viel Weed wie ich rauch, denken die, dass ich verkauf, yeah. Aber niemals flieg ich auf, yeah. Nein, ich lieg nicht auf der Couch, nein, niemals bin ich faul, ja, lieber geh ich drauf, hä? Kleine Bitches haben nie an mich geglaubt. Heute seh ich viel zu viele Frauen, ja. Ich bevorzuge Töchter von Diplomaten, die mit Anfang 20 schon im Mio haben. Brauch nicht viel zu sagen, sie spricht 7 Sprachen. Egal wo wir sind, ich brauch nie zu warten. Wenn du lebst wie wir, willst du nie wieder schlafen. Fühlt sich gut an, dass wir nie Verlierer wachen. Mit uns alle, nur mal lila Farbe. Nicht mehr ist das, sie wissen, solange sie nicht fragen. Und du weißt, ja, du weißt, ja, du weißt. Qualität ist nie so lala, ja, du weißt, was ich mein. Mein ganzes Leben riecht wie Obstsalat, ja, du weißt, ich mein. Dass mir gut geht, hab ich nicht nur so gesagt. Und wieder wird heute ein großer Tag, Baby Mary Jane hat Hallo gesagt. Sag Hallo, Hallo, Hallo, Hallo, Hallo, Hallo, Hallo, Hallo, Hallo, Hallo. Ja, mir geht's gut, Hallo, Hallo, Hallo, Hallo, ja, mir geht's gut, ja, ja, ja, ja. Hallo, Hallo, Hallo, Hallo, ja, ja, Hallo. Yo, like that, like that, yo, I said we gon' get it. Me and my niggas cop a shit while you rentin'. Shoes and neck of flexin'. Terminate these hatin' ass fools. Call of Duty like a straight up vet. In a red letterman. Varsity pulling me on, wish I was a baller. Yo, maybe just a little bit taller. But a nigga still ballin'. Give him good dick next day, I don't call him. T-Mobile, we global, get mobile. Oh wow, that loud be buzzin'. Locked in like a dreadlock on my deadbolt. With the catch a body when you dealin' with my kinfolk. We don't play dabble, no, no, no. Think I'm lying, no, no, no. Nigga never catch me slippin'. I'm hardly ever home, cause a nigga stay trippin'. You know so bad and you know that's fast, right? Better bit to Scotland, know I'll bagpipe. Know I bag them west end of the hotel. And the phone off, cause you know these hoes, hell nah. These hoes ain't loyal, call you king and make you feel boy. Sorry girl, I ain't got no time for that. You don't love me, yo, you just love these raps, bro. Never watch this. Yeah. Du weißt, ich mein. Mein ganzes Leben riecht wie Obstsalat, ja, du weißt, ich mein. Dass mir gut geht, hab ich nicht nur so gesagt. Und wieder wird heute ein großer Tag. Baby Mary Jane hat Hallo gesagt. Sag Hallo, Hallo, Hallo, Hallo, Hallo, Hallo, Hallo, Hallo, Hallo. Sag Hallo, Hallo, Hallo, Hallo, Hallo, Hallo, Hallo, Hallo, Hallo, okay, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss. Now these bitches wanna see me. Sweat is dripping, ain't easy. Now she saying that she need me. I palm her pussy like Kiki. Like Kiki, like Kiki. She know I'm gon' act a fool with it. Tell me she gon' let my bros hit it. Throwing that pussy, I go get it. Go get it. Pick up the phone, baby. Yeah. I'm tryna bone, baby. Yeah. I call me a zone, baby. I'm tryna smoke, baby. Yeah. You know that you got the juice. You know that you got the squeeze. Eh? Riding around in the coupe. We try to tell when it's breezy. Know exactly what to do. We roll it up for no reason. Swear that pussy is the truth. Swear that pussy is the clean. No, it's annoying you. That you being loyal to a nigga that just wanna toy with you. And you know that's not what your boy would do. Talking Chanel bought a boy or two. Leveled you up to that goy or two. Dinner days we hitting koi no boo. I got that sushi and soy for you. I heard that he been avoiding you. Call me and I feel a void for you. I got places to enjoy with you. Roll it up and smoke a joint with you. I know niggas disappointed you. I wanna say it and point at you. Heard you complain what that boy don't do. Let your man do what that boy won't do. Yeah. Let me treat you like a princess. Now the royal face is royal blue. I'ma be Super Mario. All I care about is coins and you. I be seeing all your selfies. All I think about is joining you. I just wanna come and build you up. Fuck boys been destroying you. You know that you got the juice. You know that you got the squeeze, eh? Riding around in the coupe. We try to talk when it's breezy. Know exactly what to do. We roll it up for no reason. Swear that pussy is the truth. Swear that pussy is the cleanest. Pick up the phone, baby. I'm tryna bone, baby. Yeah. I call me a zone, baby. I'm tryna smoke, baby. Yeah. I know that it be disturbing me. I hate the way you be curving me. You act like you never heard of me. I'm in the cut like a surgery. Hope I ain't making you nervous, me. I was hoping you could swerve on me. Gotta check for the curves on you, on me. Every day's like the first to me. That's for certain, yeah, that's certainly. Sweaty nigga won't murder me. Kill that pussy, that's a purse to me. Be my baby, that's a nursery. No, I like it when you flirt with me. She say that she was the first with me. She just making matters worse for me. She a bird, let her chirp, baby. Love it when you twerk on me, pon me. I know you never twerk for free, for free. You keep running game on me. Just pick up when I call you, please. You know that you got the juice, yeah. You know that you got the squeeze, yeah. Riding around in the coupe, we drive the top when it's breezy. Know exactly what to do, we roll it up for no reason. Swear that pussy is the truth, swear that pussy is the cleanest. Pick up the phone, baby, yeah. I'm trying to bone, baby, yeah. I cut me a song, baby. Full house on my hands, the cards I was dealt. 3 K's, 2 A's in America. I'm just a black space born out the nebula. And everything I do or say today that's worthwhile. With assurance by your action and your first child. I begin my first now. Sometimes I speak and I feel like it ain't my words. Like I'm just a vessel channeling inside this universe. I feel my ancestors arrested inside of me. It's like they want me to shoot my chance and change the society. But how do I go about it? Tell me where I start. My destiny rerouted when I chose to follow heart. You told to follow suit, but tell me what it do for you. Except where you down, now you trapped inside the cubicle they built for us. The first step in the change is to take notice. Realize the real games that they tried to show us. 300 plus years of them cold shoulders. Your 300 million of it still got no focus. Sorry America, but I would not be your soldier. Obama just wasn't enough, I need some more closure. And Donald Trump is not equipped to take this country over. Let's face facts, cause we know what's the real motives. In the land of the free is full of freeloaders. Leave us dead in the street to be the organ donors. They disorganized, my people made us all loners. Still got the last names of our slave owners. In the land of the free is full of freeloaders. Leave us dead in the street to be the organ donors. They disorganized, my people made us all loners. Yeah, we can't change the world unless we change ourselves. Die from the sicknesses if we don't seek the help. All eyes be my witness when I speak with felt. Full house on my hands, the cards I was dealt. 3 K's, 2 A's in America. I'm just a black space born out the nebula. And everything I do is say today that's worthwhile. With assurance by your action. Hold up, yeah. Trickery in the system, put my niggas in prison. All our history hidden, ain't no liberty given. We all fit the description of what the documents written. We been lacking the vision and barely making a living. We too worried to fit in, while they been benefiting. Every time you submit it, we all guilty admitted. The law won't get you acquitted, but you still ask for forgiveness. Put opiates and syringes, then the Jacob's religion. Now many times I gotta tell you I'm a man in the mission. Many times I gotta tell you I don't need no permission. A human with supervision, ain't no living condition. I'm reaching out to my children, just hoping that they will listen. Start a new coalition against corrupt politicians. It's not enough out the prison. Too many murder convictions. Nothing family evicted. Nothing black man the victim. That's as real as it's getting. You should take recognition. In the land of the free is full of freeloaders. Leave us dead in the street to be the organ donors. They disorganized, my people made us all loners. Still got the last names of our slave owners. In the land of the free is full of freeloaders. Leave us dead in the street to be the organ donors. They disorganized, my people made us all loners. Yeah. We can't change the world unless we change ourselves. Die from the sicknesses if we don't seek the health. All eyes be my witness when I speak with felt. Full house on my hands, the cards I was dealt. 3 K's, 2 A's in America. I'm just a black space born out the nebula. And everything I do or say today that's worthwhile. With assurance by your action and your first child. Yeah. So, das war gerade eben zuerst Dylan Cooper mit Marvin Gaye in ihrem Freestyle. Ja, ich hab's heute irgendwie nicht so. Danach hatten wir Trey Songz mit dem Song Pick Up the Phone und danach Joey Badass mit Land of the Free. Oh Mensch. Und zwar dieser Track ist mir neulich aufgestoßen. Und zwar hat ja Trump in den letzten Wochen immer wieder auf Twitter durch Schlagzeilen oder durch irgendwelche behinderten Aussagen versucht, Künstler zu finden, die auf seiner Vereidigung auftreten. Habt ihr bestimmt auf Facebook schon diese Bilder gesehen, wo so dieser Vergleich war, Obama versus Trump versus zum Beispiel, ich habe jetzt neulich eins gesehen mit Bob Marley, eins mit weiß nicht wem, also es war ziemlich witzig halt, wie viele Leute da waren. Übrigens die Vereidigung, da wollte Trump ja unbedingt auf seine eigene Bibel sich vereidigen lassen. Tja. Ne? Und als Antwort darauf hat Joey Badass halt Land of the Free veröffentlicht. Die Tochter von Obama ist ein ziemlicher Joey Badass-Fan und also das ist quasi ein Front gegen Donald Trump, ne? Nicht, dass er das da falsch versteht. DMX, weiß nicht, ob das für Leute wie euch noch ein Begriff ist. Ich sag nur, ne? Hat vor kurzem einen Instagram-Post veröffentlicht und da hat er sein neues Album angekündigt. Und seine vermeintlich erste Single heißt Bane is Back und in die hören wir jetzt mal rein. Get your teeth. La familia, if it ain't about the dog, we ain't feeling ya. A lot of rappers been soft for a long time. Tried to put the hoodie on, dog, all times. They said, pain is back. I said, nah, Bane is back. The Dark Knight glitching with the hoodie on, missing. Come to your block, make all your niggas really missing. Hey, now, you want the real shit, don't ya? Don't ya? You want that street shit, don't man, ya? Cats nowadays be spitting that fuck shit. Bird ass niggas spitting that duck shit. I'm from the old school, and that there, we don't fuck with. Been locked down, on lockdown. Do you suck a dick? Four ways to get in when you fit in. Floor, chair, before you climb the ladder, try to find the stairs. Cause the go-getters, flow spitters that roll with us are gorillas, cold killers that blow triggers. You got niggas, but my niggas know yo niggas. And what my niggas know about your niggas, they whole niggas. Oh no niggas, and I call them oh no niggas. Cause the last thing them bitches said was oh no nigga. You're about to go nigga, and the last thing your peoples heard was amen from the past and release the birds. We gon' end it with the word, may God rest his soul. And though it looks like he's sleeping, to the touch he's cold. La familia, if it ain't about the dog, we ain't feeling ya. A lot of rappers been soft for a long time. Tried to put the hoodie on, dog, all times. They said, pain is back. I said, nah, Bane is back. The Dark Knight glitching with the hoodie on, missing. Come to your block, make all your niggas really missing. Hey, at now, you want the real shit, don't ya? Don't ya? You want that street shit, don't ya? I've been given a second chance, so respect the stance. You plan to go reckless and you make reckless plans. So respect that we can dance. Bitch ass nigga, motherfuck you and your man. We can do it with the hands. Fuck, I need a gun for. I done fucked a lot of bitches already, so when it come to pussy, you just one more. Hit him with the what for. That's when you know a nigga's a bitch and he's still gonna get the hammer. You like, what for? Really? You want more? I come through with that click, click, boom. Click, click, boom. Put it through your front door. Brains on the wall like paint. Cause I don't need to know what it is as long as I know what it ain't. Ain't a fucking thing fake about me. The devil spent so much time ruining my life, but what the snake do without me? Keep running your fucking mouth and see what happens to niggas that keep running their fucking mouth. They get knocked the fuck out. Woo! La familia, if it ain't about the dog, we ain't feeling ya. A lot of rappers been soft for a long time. Tried to put the hoodie on, dog, all times. They said, pain is back. I said, nah, Bane is back. The Dark Knight glitching with the hoodie on, missing. Come to your block, make all your niggas really missing. Hey, at now, you want the real shit, don't ya? Don't ya? You want that street shit, don't ya? Right. Real niggas recognize real niggas, man. And a real nigga is not gonna go through the trouble of trying a real nigga, cause he know a real nigga will get down just like he get down, and he don't want that headache. He rather push up on a soft ass nigga. Yo, son, what's up, man? Your man hold something. You mean start tapping niggas, is it? Spot a bitch nigga from a mile away and carry him just like that. You know what I mean? The best neighbor is. We about to get into a tale of a gun that details the dungeon. Just the pale moon illuminates the hell and thundering. Oh, once the year where I fell from blundering. Shady lifted his wing, then I fell from under it. Now I'm free falling. My career's gone into recalling. Regardless of whose fault, I was speedballing. God bubble wrapped me and dropped me on top of the earth. Then Marshall double back and got me from on top of a hearse. I'm alive, nigga. Justin T ain't got nothing on me, cause I done cried Mary J. Blige Rivers. I realized that God's with us soon as I decided to put that bottle down and pick up my tie bridges. The writing's on the wall. Since niggas see me at the baseball game with Shady and Jay-Z, suddenly everybody calls. Like I'm just checking on you, dog, while I throw up this message on the stall. When them bottles stop popping and the dollars start stopping, do what you did to get it and don't stop. I made a promise to my mama, I'ma outlive her. How can I be a quitter when haters don't stop? I'm living proof, nigga. It's pretty safe to say, God give it, God take it away. It's the worldwide American way. I'm living proof, nigga. Your body language is saying your confidence is gone. Well, pick your ass up, little homie, come on. You just gon' sit there and take it or make them suck it. Tell them where to shove it. Straight up, you gon' make love to the world or you gon' fuck it. The I don't stay in debt. Me broke, you might as well cut the embryo out of my mama and play catch with the baby with AKs with baby bayonets. I'ma get richer, I'ma die trying. That's why I see the killer be killed. So call me suicide, homicide, Ryan. There's a bomb inside my head, I'm alive. Why I'm on the edge, teetering on it like a tortoise. I might get on a nut like a tire iron. I have no desire stopping, so why would I drop and roll? That's how much I'm fire iron. Rappers are funny, numb the time, cause I'm just flying by them. And I'm laughing at them the entire time. Why am I up? Cause tribulations I am trying. Bitch, I'm fighting. So much time for me to let your fucking light is like the sky. When them bottles stop popping and them dollars start stopping, do what you did to get it and don't stop. I made a promise to my mama, I'm an outliver. How can I be a quitter when haters don't stop? I'm living proof, nigga. It's pretty safe to say, God give it, God take it away. It's the worldwide American way. I'm living proof, nigga. So, das war der Track aus unserem Mini-Special. Und zwar war das Living Proof von Bad Meets Evil. Das ist ein klassisches, ein Hip-Hop-Duo aus Eminem und Rogue the 5-9 oder so. Also ich weiß nicht genau, wie der ausgesprochen wird. Aus dem Royce Album Hell the Sequel. So, und jetzt würde ich gerne mal deine Meinung zu dem Track dem Track. Also, beziehungsweise zu dem ganzen Album, weiß nicht. Ja, ne, das ganze Album habe ich mir ja neck und black gegeben. Wir hatten letzte Woche, glaube ich, schon mal einen Track oder wo vor zwei Wochen waren, von Above the Law. Also ja. Above the Law war der Trackname auch von Bad Meets Evil. Genau, das war in der zweiten Folge. Ja, könnte gut sein. Hat halt dieses typische Eminem-Flair. Ne? Mhm. Seine Stimme ist definitiv makaber. Na klar, markant für ihn. Markant, das markant, stimmt, das genau. Ist ziemlich gut. Ist ziemlich geil, vor allem wenn man auf Eminem steht. Ja. Genau, gut. Reicht. Sonder ich mal meinen Senf dazu ab. Wie gesagt, ist ein Duo aus Eminem und Rogue the 5-9. Eminem verkörpert in dem Falle Evil und Rogue oder Rosey, keine Royce. Ahnung. Royce klingt geil. Evil. Die beiden haben sich Ende der 90er vorgestellt oder wurden einander vorgestellt und nahmen da ein paar Songs auf. Da entstand zum Beispiel Bad Meets Evil. Der Song ist auf der Slim Shady LP damals erschienen. Und in den nächsten Jahren haben sie dann Solo-Projekte gemacht. Bei Eminem lief es ja relativ gut, bei Rouge eher weniger. Der versucht. Du kennst ihn auch jedes Mal anders, oder? Rouge. Royce. Rogue. Royce. Rogue wird nicht so geschrieben. Ne? Rogue One übrigens, nein, sehr geiler Film. Royce. Ja. Als Rouge. Rusi. versuchte bei Shady Records zu sein, ist ihm das misslungen und daraufhin hat er dann ein paar Diss-Tracks veröffentlicht. Also. Ja, und Eminem daraufhin auch und die haben sich dann so ein bisschen gebieft und danach irgendwann wieder vertragen und haben daraufhin dann ihr Debütalbum, wie auch immer man es nennen möchte, also ich meine, sie haben ja schon vorher ein Album rausgebracht, Hell the Sequel rausgebracht und ja, Album habe ich mir neulich gegeben, bin ich übrigens durch einen Kumpel aufmerksam geworden, Shootouts gehen raus an Max. Ja, Shootouts. Shootouts. Shoutouts. Ist ja egal, Shootouts. Du hast heute mit englischen Wörtern, ne? Also beattechnisch ist es wieder sehr dunkel und düster. Sowohl Eminem als auch Rushi überzeugen da in technischer Linie wirklich komplett. Also wie Eminem da das Ding wegflext, also das ist echt Hammer. So die Produktion. Ey, weißt du, ich versuche eine ernsthafte Review zu machen du und Rouge. Du grätsch mir da hast rein. Du hast dir heute ein bisschen Rouge aufgetragen, weißt du? Ja. Genau, so. Kommen wir jetzt mal zum negativen Teil, was ich finde. Wenn man so Eminem-Alben hört oder so einfach so Rap-Klassiker, merkt man halt, dass die Produktion etwas anders ist. Also, die ist ein bisschen dreckiger. Und ich finde, bei dem Album hat man das gemerkt, dass die ein bisschen glatt geleckt war. Also, das wirkte so ein bisschen wie so eine Promo-Aktion. Wohingegen ich das dem Album jetzt auch nicht unterstellen will, weil beattechnisch und so von der ganzen Lead-Atmosphäre war das alles schon ziemlich geil. Der Eminem-Sound war wieder sehr stark dabei. Also diese gesungenen Hooks hat man ja sehr oft bei Eminem. Die waren auch ziemlich geil mit dabei. Diese ballernden Drums. Also wer auf Eminem steht, wie gesagt, oder auf Eminem-Alben, kann sich das Album ziemlich ausnahmslos eigentlich geben. Hat aber wie gesagt so diesen Beigeschmack, dass es ein bisschen marketingtechnisch gesteuert war. Genau. Ja, und Eminem hat ja schon mal in einem Interview gesagt, dass er bald sogar ein neues Album releasen will. Und da kann man dann definitiv noch mehr vom Eminem-Sound bekommen. Genau. Kommen wir nun zu dem nächsten Track. Und zwar ist der von Wie heißt Zack denn die Gute? Downtown. Ich glaube, der Track heißt Zack Downtown, mein Lieber. Schau mal bitte nach. Nee. Der ist von Zack Downtown und heißt Kylie Kendall, mein Guter. Auf geht's. In my Timbos, hopping out the limo, chain swing like medals, get up on my level, two bad bitches with me, Kylie, Kendall, Kendall, Kylie, Kylie, Kendall. Okay, it's first place or fail, bitch, gave white girl to a pale bitch, said I won't leave you stranded, like hairnets, then I bail, bitch, you need help? See a therapist, I ain't out here saving hoes, she said I'm insane, too vain, varicose, I'm going deep. Baritone, blowing on that very strong. That Hercules, I murder beats. You don't know me, you were very wrong. I'm on the way to the bank. I can't be touched like I'm rolling a tank. Shout out to them for supplying the bass. The flow is so dirty, I hired a mate. Shit, speaking of dirty, what's up with these dames? I will not eat if the pussy ain't shaved. Ew, we are not on the same page. We are not in the same league. Weed, lean, you trying to get high? Whatever you need, I know a guy. I told you already, now is my time. We here to party, please don't be shy. Hey, one shot for my new bitch, two shots for my old one. Three shots, let's do this. Four shots, I'm so gone. Five, six, seven, eight. Wait, what's up with the hate? You shouldn't worry about me, dog. You should be getting this cake. Stop stomping in my Timbos. Hopping out the limo. Chain swing like medals. Get up on my level. Two bad bitches with me. Kylie, Kendall, Kendall, Kylie, Kylie. Okay, this beat knocking is beat knocking like someone trying to get in. You keep jocking, you keep jocking. No, I don't want to be friends. I work like every day. I don't really have weekends. But I am my own boss. If I want to, I sleep in. Usually I'm up early. Handling business, it doesn't concern me. Less it's about women, money, rapping. Money, women, fashion. G'd up, I stay flyer. Ay, you know the saying, you can't buy taste. These girls are all on me. And I throw them wood like a fireplace. I rep the Empire State, home of some of the greatest ever. I need me a place out west, don't really fuck with rainy weather. I've been looking in Cali, but I wouldn't mind Arizona. Stay low-key, this fame shit bring paranoia. Boy, you know I spit the jalapenos for the pesos, not the dagos. By that, I ain't stacking up like Legos. Okay, though, see, it's first place or fail, bitch. Feel me like Braille, bitch. Pants a little tighter, but it's hammer time, I nailed it. Stop stomping in my Timbos, hopping out the limo. Chain swing like medals, get up on my level. Two bad bitches with me, Kylie. This is the rap of Aquarius, I am the black metal terrorist, ain't no comparison. You met a terrorist, bitch, I'm a veteran, better than anyone comprehend. Snake in the grass, cut the copperhead. Hollow tips point at a copperhead, drop a head, pop in the clock to the copper dead. But Bishop can ride a mess, that is the biggest hypocrisy. I don't see nobody stopping me, bro, your whole life is a mockery. I'm militant, mind on a million, civilian, I am the realest bitch. No Gilligan, put me on the island, smoking on the island to a nigga look silent. Trying through your crew like a motherfucking virus. Cloud on Confederate, breaking up barriers, federation in your area. If I'm a bitch, then I got you a pussy, and pussies are scared of a terrier. Whoop, run on your paper, killer curry, keep on catching the caper. Dominator, common denominator, after map, you can jet through the map later. I was the underdog under the Raiders. Valuable player, young Bo Jackson, slamming packs full of passion. Satisfaction with the lack of compassion. It's a maverick, hella gasping, but actually I am that nigga entirely. The same ones that inspired me be the same ones that wanna retire me, nigga. In the nighttime, keep me out of sight. It's the poltergeist. When I'm ghost, I'ma cut the line. Now you out of mind. Y'all niggas ain't ULT. Y'all niggas ain't ULT. Y'all niggas ain't ULT. I'm analytical, while I don't have to be off to the clinical. Now we're identical, black individual, no biochemical, sir. For the cops, they the opposition. And these halfway niggas and these halfway hoes wanna be buddy-buddy, they see you at a show. But be the main ones that be hating on the low. Wait, that shit's irrelevant. They got the fat when you look at my melanin. Whoa, cops killing niggas, niggas killing brothers. Niggas hate each other, don't know where the fuck this came from. terrorist. Rather get caught with it than without it if I keep it, cause when I carry it, I put them on paper. Send them to prison and give them free labor. Separate everyone, make sure they neighbors. Aftermath, after that, we collab later. Fuck all my haters. I raise up black faces, black as the Raiders. I'm with the Gators. Federation is my organization. Our relation, no religion, no races. Black to Asian, we the nation of ULT. True to you, so keep it true to me. Haters cannot put their enemy because I truly know who was my enemy, nigga. In the nighttime, keep me out of sight. It's the poltergeist. When I'm ghost, I'ma cut the line. Now you out of mind. Y'all niggas ain't ULT. Y'all niggas ain't ULT. Y'all niggas ain't ULT. Y'all niggas ain't ULT. In the nighttime, keep me out of sight. It's the poltergeist. When I'm ghost, I'ma cut the line. So, das war Zack Downtown mit Kylie Kendall und danach Denzel Curry mit Ult. Genau, das war ein Wunschtrack vom lieben Nikita. Den hat er mir geschrieben. Also, falls ihr irgendwas habt, schreibt uns in die Facebook-Kommentare, wo auch immer hin, wenn ihr irgendeinen Track habt, den ihr gerne hören wollt. Immer her damit. Kommen wir nun zum allseits beliebten What's Goes. Und zwar am 3.2. für alle kurz Entschlossenen treten KIZ auf in der Stadthalle Zwickau. Mit Support von Audio 88 und Yasin. Yasin, Mann, ich hab's dir noch extra eingeprügelt. wo du gerade dabei bist, das anzuteasen, am 4.2. ist unser extrem krasses Underground-Hip-Hop-Event. Stimmt, ist ne? Das 4.2.? Ja, das ist 4.2., glaube ich. Stimmt, hier steht's, Nikola Tesla, Break the Club, genau. Hip-Hop und Breakdance-Battle. Alter, da geht's also, hin definitiv. Da gibt's sicke Oldschool-Beats, krasse MCs, krasse Beat-Boys. Hör lieber auf. Ich mach mal weiter. Und zwar, im Atomino geht's weiter mit King Kong Kicks. Da muss ich mich wahrscheinlich wirklich noch entscheiden, weil da wollte ich auch unbedingt mal hin. Das ist eine Indie-Elektro-Party, wo ziemlich geiles Zeug gespielt wird. Sehr geil zum Chillen. Und dann habe ich noch gelesen, in der Kaffee-Art-Bar ist Butter-Vibes, was auch immer das sein soll. Und zwar Electro-Soul-Empfang von Pogo-Nerd. Eintritt frei. Ah, alles klar. So, kommen wir mal zu unserem letzten Track. Und zwar ist er von DJ Drama und heißt Wishing und hat etliche Features, unter anderem Chris Brown, Scheme oder Scam und Liquid. Genau. Ja. Mit dem Track verabschieden wir uns von euch. Bitten euch nochmal wirklich herzlichst darum, einfach Kritik, Vorschläge, keine Ahnung was auch immer, ihr könnt auch eure Scheiße da lassen. Ja. Hauptsache, wir kriegen Feedback von euch, genau. Richtig. Wir wünschen euch auch noch eine wunderschöne Woche, genießt die Tage, den Schnee. Das so lange noch liegt. Genau, das Rumrutschen auf den Straßen. Das Driften. In den Streets. Und damit verabschieden wir uns, macht's gut. Ciao. Ciao. Back at it. Baby, I'ma make a wish, and I want you to make one. Nah, don't tell me yet. We'll talk about that later. DJ Drama. I ain't like them other niggas, you see that I'm different. I creep on the late night, I stay on the mission. Got all type of different bitches. Pussy wet and dripping, I've been like sipping. I eat the pussy with precision. Six rings, Jordan Pippen. I do gymnastics with a brick and flip it. Money to the ceiling, no, I ain't tripping. No conversation. These niggas bitches be texting and sending emojis, but no, I don't say shit. He try to hang with the homies, but tell on the gang, boy, you a straight bitch. And now your girl coming over, give me that booty, know it's amazing. Loving these bitches, got into trouble with bitches, can't fuck with these bitches. Baby, you know who I am, girl, I know just who you are. Hold up. We ain't got a rush in the shit, cause being in love is too hard. Hold on. I'm tired of all these flashing lights, girl, it's just fuck in the dark. Once you let me in it, I'ma get to switch in different positions. Had that ass wishing that I was your nigga. Wishing that I was your nigga. Yeah, yeah, yeah. Wishing that I was your nigga. Once you let me hit it, I'ma get to switch in different positions. Ass wishing that I was your nigga. I know you got niggas, why you wanna be mine? On your tippy toes when I hit it from behind. Oh my gosh, shorty, I ain't even lying. But you know about me, about me, about me. Playing with the D, girl, I hear you in the zone. Make a movie, how you climaxing in my phone. Got the needle on, now you got a little Jones. For me, Now you after that. Ride on this dick till you crashing that. You crashing that. Flipping and turning you up in the air like an acrobat. Turn on the camera, this movie we making is action packed. Safe sex, it's great sex, that's a wrap. Quinn. Baby, you know who I am. Girl, I know just who you are. We ain't gotta rush into shit, cause being in love is too hard. Hold on. I'm tired of all these flashing lights, girl, we should just fuck in the dark. Won't you let me in it, I'ma get to switch in different positions. Had that ass wishing that I was your nigga. True, wishing that I was your nigga. Yeah, yeah, yeah. Wishing that I was your nigga. Yeah. Won't you let me hit it, I'ma get to switch in different positions. Ass wishing that I was your nigga. Pull up on me tonight, shawty, I'll show you how I fuck with you strong. I'm on that 12 playing, promise you, baby, I don't see no wrong. With you pulling up to the house and me fucking you on this couch. I got long paper, ain't got no neighbor, so no one gon' hear when you shout. Baby, just come through for me tonight, get the biz. Promise you, I'm with the shits. I ain't got too much to do, ain't got nothing to do, ain't got nothing except you on the list. Baby, I know all your spots, so say is you with it or not. Cause once I fuck it like I wanna fuck it, girl, you gon' wanna tie up tonight. Yeah. The Double J Show.